Ondras Homori. Den folgenden Zyklus von 24 Prälüd hat er dem Pianisten Markus Bellheim gewidmet. Im März 2023 hat er die Prälüd im historischen Reitstadel in Neumarkt in der Oberpfalz interpretiert. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 24 Prälüd von Ondraš Homori waren das, hier interpretiert von ihrem Widmungsträger, dem Pianisten Markus Bellheim. Wir bleiben noch bei Klaviermusik hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Die Pianistin Claudia Hübel spielt Belsaza von Tobias Giesen. Belsazar, ein Stück von Tobias Giesen, hier interpretiert von Claudia Hübel. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ist das folgende Werk von Armin Fuchs überschrieben. Dabei teilen sich gleich drei Pianisten eine Tastatur. In dieser Aufnahme sind es Ondraš Homori, Markus Bellheim und der Komponist selbst, Armin Fuchs. Thank you. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Für ein Klavier und sechs Hände von und mit Armin Fuchs. Er hat hier zusammen mit Andras Homori und Markus Bellheim gespielt. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik der deutsch-britischen Komponistin Vivian Olive. Sie ist Honorarprofessorin an der Nürnberger Musikhochschule und Festivalgründerin in England. Das folgende Stück, Pentakel, hat sie für Klavier zu vier Händen geschrieben. Hier ist damit das Erlanger Klavierduo. Thank you. Das Erlanger Klavierduo hat hier Musik von Vivian Olive interpretiert, Pentakel, für Klavier zu vier Händen. Als nächstes bringt Werner Haider eine Landschaftspartitur auf dem Klavier zum Klingen. Landschaftspartitur hieß dieses Stück von und mit Werner Haider hier am Klavier.